Zum 63. Jahrestag des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg brachte am 27. Juli die bolschewistische KP der All-Union Russlands auf ihrer Internet-Homepage einen Beitrag unter dem Titel »Die DEVJK feierte den Tag des Sieges im Krieg gegen den US-Imperialismus«. Man schrieb, die USA hätten im Koreakrieg über 2 Millionen Mann starke Truppenkontingente eingesetzt, darunter ihre aggressiven Streitkräfte, die Truppen aus 15 Satellitenstaaten, die südkoreanische Armee und auch die Reste der altjapanischen Armee. Aber im dreijährigen Koreakrieg hätten sie große Verluste erlitten. Der Sieg des koreanischen Volkes im Vaterländischen Befreiungskrieg sei ein großes Ereignis gewesen, wo die US-Imperialisten zum ersten Mal in der Geschichte eine große Niederlage erlitten hätten.